wiewohl ich dein Gebot noch täglich übertrete, von deinem Angesicht. Das Kleinste ist mir schon zu halten, viel zu schwer. Doch wenn ich um nichts mehr als Jesu Beistand bete, so wird mich kein Gewissensstreit der Zuversicht berauben. Gib mir nur aus Barmherzigkeit den wahren Christenglauben. So stellt er sich mit guten Früchten ein und wird durch Liebe tätig sein.